Die Funkverbindung ist wiederhergestellt. Sie sind bereits aus der Funkstille herausgetreten, befinden sich also jetzt definitiv in der Atmosphäre. Ja, ja. Es wurde von All Warden, ist derjenige, den man also verstanden hat. Erscheint mir ehrlich gestanden alles ein bisschen schnell zu gehen, selbst also auch hier mit meiner Kurve, aber wir werden es Deswegen sagte ich vorsichtig, der Reporter in Houston hat das so interpretiert. Der Austritt. Ja, es wurde auch diskutiert, wie sich der Stimmencharakter in dieser Situation verfärbt, ob es also nun Al Warden war. Es ist also mehr geraten als gewusst. Aber es war eine Stimme zu erkennen im Funksprechverkehr, das ist klar. 5 vor 5 Minuten hat der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre begonnen und in der Tat müsste natürlich jetzt die Funkverbindung wiederhergestellt sein. Ich erwähnte es vorhin schon, dass die Astronauten jetzt also mehrfach wieder ein bisschen steigen und dann wieder fallen. Es ist zweimal solch ein kleiner Aufstieg sozusagen wieder da. Es fangen sich sozusagen ab, fallen dann wieder. Das ist ein sogenannter ganz flacher Double Skip, wie man es nennt. Die Russen machen das bei der Rückführung einer unbemannten Kapsel vom Mond ähnlich, bloß die fliegen noch wesentlich höher rauf und lassen sich da nochmal auf die Atmosphäre plumpsen. Aber diese Kapseln sind auch unbemannt, da kommt es also auf 8 oder 10 G nicht so genau drauf an. Im Grunde kann man das ja ein bisschen vergleichen mit dem berühmten Butterstullenwerfen. Wenn man einen Stein so auf die Wasseroberfläche wirft, so flach, dass er dann mehrfach springt, bis er schließlich eintaucht. Ja, das die Kapsel hat sich wieder gemeldet. Und wir hören sie laut und deutlich, hat er gesagt. Wir verstehen sie gut und deutlich. Die Fernsehkamera ist jetzt auch schon gelegentlich gegen den Himmel gerichtet. Sucht schon in der Hoffnung, dass man die Kapsel vielleicht bald erspähen wird, mit Hilfe von Teleobjektiven. Wir wissen, bei Apollo 14 war das wirklich sehr frühzeitig der Fall. Ja. Durch die großen Bremsfallschirme, die ja besonders farbig sind, sie sind rot-weiß gestreift meist, kann man es dann auch wirklich sehr gut erkennen. Ja, vor allem bei klarem Wetter. Sie öffnen sich in etwa 7000 Meter Höhe. Das also ist eigentlich durch Fernsehkameras ziemlich mühelos zu erfassen. Und da ist natürlich auch jetzt die Neugier verständlich. Es sind also praktisch noch 6 Minuten bis zum nominellen Touchdown, bis zum nominellen Aufsetzen. Man sucht schon wieder sehr eifrig von der Okinawa den Himmel ab. Wir sehen auch von Zeit zu Zeit auf unserem Fernsehbild die Besatzung. Auch daran kann man eigentlich schon erkennen, wenn man also die Uniformen betrachtet, dass wenig Wind am Werke ist. Wir sehen also keine allzu flatternden Hosenbeine und ähnliches mehr, wie es oft auf hoher See der Fall ist, aber ein klarer Himmel und man schaut schon in die Richtung, wo die Kapsel auftauchen könnte. Und die ist verhältnismäßig wolkenlos jetzt im Augenblick. Eine ganz dünne, hohe Bewölkung ist zu sehen. Jetzt warten natürlich alle Augen und alle 50 Sekunden hörte ich, bis der Hauptfallschirm sich, der Bremsfallschirm sich entfaltet, Drop Parachute. Das sind ja erst kleine Fallschirme, die dann die großen herausziehen. Wie gesagt, alle Augen und alle Ferngläser starren jetzt also auf diese Richtung, versuchen diesen Punkt zu finden, den man dann sieht aus dem Himmel fallen. Mission Control bestätigt, dass jetzt der große Hauptfallschirm entfaltet sind ist. Bereits geöffnet. Die schwierigste Phase der Landung ist damit eigentlich überwunden. Denn dieser Vorgang, am Fallschirm herunterzusegeln, der ähnelt ja eigentlich schon einem normalen Erdflug. Und es ist wirklich ein herrlicher Tag. Das muss man bestätigen, auch wenn man das Fernsehbild sieht. Und so wie wir es hier aus Houston hören, in der Tat ein wundervoller Augustmorgen im Pazifik mit einer erstaunlich ruhigen See. Und auch eine erstaunlich ruhige und gelassene Art der Landung. Man hört, es geht also ganz routinemäßig. Houston, eben meldete sich einer der Suchhubschrauber und nahm Kontakt mit Mission Control, noch nicht mit der Kapsel auf. Und meldete sich, dass sie also bereitständen, jetzt in Aktion zu gehen. Man hört aber doch, wie die Kommunikationskanäle besetzt sind. Ja. Gelegentlich schlägt sogar irgendwo Musik durch. sind ja nun auch wieder die Hubschrauber unter einem. Da ist die Kapsel zu sehen. Da sind die Fallschirme ganz deutlich zu sehen. Orange-rot wirken sie von hier aus. Die Hauptfallschirme sind bereits geöffnet. Es ist wie ein breiter Fächer und unten hängt die Kapsel als Punkt ganz deutlich jetzt zu sehen auf dem Fernsehbild. Langsam schwebt sie herunter. Man kann alle drei Fallschirme erkennen. Es ist zunächst war es nur ein Punkt, jetzt sind alle drei zu sehen. Und die kleine Kapsel selbst auch, was für sehr klare Sicht spielt. Ein bisschen tauchen sie jetzt ein in dünne Wolkennebel, aber immer noch sind sie zu sehen. Ja, jetzt sind sie also ungefähr bei unter 3000 Metern. Das ist also eine gemütliche Sportflugzeugflughöhe. Vor allen Dingen ist es interessant, jetzt unterhalten sich bereits die Bergungshubschrauber mit den mit der Apollo-Besatzung, vor allen Dingen mit Al Borden. Der sehr intensiv am Sprechen ist. Man hat tatsächlich schon Richtungswerte ausgetauscht. Wir haben jetzt direkte Verbindung mit einem Korrespondenten auf dem Hubschrauberträger Okinawa. Dort hat man natürlich auch alles, hat dort schon die Fallschirme und die Kapsel gesehen, wie sie langsam herunterkommt. Ja, bereits der Hubschrauber mit drei Froschmännern an Bord setzt sich also in Bewegung auf das Aufschlaggebiet. Ja, der hat eine blumenreiche Beschreibung von den drei großen Fallschirmen. Ja, drei großen Fallschirmen, die er sieht. Und wirklich langsam und hier kann man fast das Wort majestätisch gebrauchen, schwebt diese Kapsel nach unten. Das ist wirklich, muss ich sagen, immer wieder ein herrliches Gefühl der Befreiung und der Beruhigung, wenn man sieht, dass sie wirklich von dieser gewaltigen Reise so schön zurückkommen. Sind alle drei Fallschirme entfaltet? Ich sehe in der Mitte mal etwas. Ja, in der Mitte sieht es etwas eigenartig aus. Sieht so aus, als sei der dritte nicht ganz entfaltet. Oder handelt es sich um diese kleinen Fallschirme? Das ist also sehr leicht möglich. Das scheint aber der dritte Fallschirm zu sein, der verdeckt ist durch den linken und dadurch wie eine Art von Knoten erscheinen lässt im Bild. Es ist ja erstaunlich, welche Bremskraft diese Fallschirme haben, denn jetzt sinkt ja die Kapsel eigentlich außerordentlich langsam. Sie ist im Augenblick ein bisschen in den Wolken verschwunden. Vielleicht eine Fernsehkamera. Oh ja, ja. Genau, jetzt wird eben das, gesagt, was ich sagte, einer der Fallschirme hat sich nicht ganz geöffnet. Das ist schon ein sehr interessanter Fall. Ich habe also hier die Zahlen vor mir zu liegen. Keine Sorge zur Bedenken. Wenn also drei Fallschirme geöffnet sind, wie es normal ist, dann wird die Fallgeschwindigkeit 10 Meter in der Sekunde betragen. Sind nur zwei geöffnet, wird die Fallgeschwindigkeit 12 Meter pro Sekunde betragen. Also es ist dicke Luft drin. Sicherheit mit diesem Fall hat man berechnet. Und deswegen hat man ja auch drei, nicht wahr? Das soll ja eine Absicherung sein. Ja, wird gesagt, die Wasserung könnte etwas härter sein als normal, aber es können keinerlei Probleme auftreten. Ja, und das erscheint mir eben auch doch ein bisschen schnell. Aber nein, wir sind ja eigentlich in der Zeit wieder drin. Es ist jetzt 45:15 und es könnte doch sehr genau mit dem Nonnen ungefähr zwei bis drei Meilen, damit sind sicherlich Seemeilen gemeint, vom Schiff entfernt. Das heißt also ungefähr 6 Kilometer. Jetzt sieht man ganz deutlich, dass der dritte Fall eher einem Beutel gleicht als einem Schirm. Ich glaube, trotz aller... Die Astronauten haben berichtet, dass sie in guter Verfassung sind. Jetzt sieht man die Kapsel sich der Wasseroberfläche nähern. Relativ schnell. Oder das täuscht, das ist die das kann auch durch das Teleobjektiv sein, Ein wunderbar. Das muss doch eine Aufnahme schon aus einem der Bergungshubschrauber sein, denn das ist jetzt, die Aufnahme kommt von oben. Jetzt ist sie auf dem Wasser aufgeschlagen. Und ich würde sagen, fast genau nach dem nominellen Wert, etwa 8 Sekunden über der programmierten Zeit, das ist also wunderbar. Ja, wir sehen den Bergungshubschrauber in der Nähe, wir haben eben gesehen, dass die Kapsel aufrecht im Wasser steht. Aufrecht im Wasser, ja. Und wir sehen hier im Bild jetzt links die Leinen, die zu den Schirmen führen, die ebenfalls auf der Wasseroberfläche liegen. Und langsam wird vermutlich auch das Aufblasen der Floating Bags, der Stabilisierungskugeln, in Kraft treten. Man wird das also sicherlich irgendwie bald sehen, wenn sich diese Kugeln aufblasen. Aber der Wellengang ist ja wirklich erstaunlich. Haru Zimmer, da wird ja nachher dieses Rettungsfloß angelegt, die sogenannte Floating Color. Und da hatten wir ja diesen Bericht, Sie erinnern sich, vor Beginn des Apollo 15 Unternehmens, dass dort eine Art von Sabotage oder etwas Ähnliches vorgekommen sei. Stück. Dieser Dinger sind in Fort Eglin auf dem Militärflughafen in einem Lager aufgeschlitzt worden. Mit einem Messer, also eindeutig eine gezielte, wenn man das Wort Sabotage in diesem Fall gebrauchen will, ist das sicherlich gewesen. Das ist kein Zufall, denn sie waren alle fünf aufgeschlitzt. Man hat sie in der Zwischenzeit gegen neue ausgetauscht. die dann zur Okinawa geflogen wurden. Ja, abgesehen von der ungeheuerlichen Gefährdung, die das bedeutet, muss man sagen, dies ist auch nur noch besonders töricht und lächerlich, denn man musste ja wissen, dass das vorher kontrolliert wird und dass natürlich auch Ersatzrettungsflöße vorhanden sind. Ja, man sieht die Fallschirme jetzt fabelhaft im blauen Meer schwimmen, neben der Kapsel. Gut verteilt sogar rund um die Kapsel, alle drei. Es ist jetzt auch sehr deutlich zu sehen, wie groß diese Leinendistanz zu der eigentlichen Kapsel ist. Ja, interessant. Ich glaube, sie stabilisieren auch das ganze Fahrzeug relativ gut. Ja, interessant finde ich eben gerade von diesem Fernsehblick vom Hubschrauber aus, man sieht ja, wie er die Kapsel jetzt umkreist, dass die Kapsel in der Tat kaum auf den Wellen zu tanzen scheint.